Vater das Vorbild, sondern Steven Seagal. Wir kriegen dich bald, such nach deinen Artgenossen. Doch sie wurden grad erschossen und liegen im Wald. Ich kam nach Deutschland mit 7,5, heute krieg ich Deutschland mit Liedern und bald ripp ich jeden, der meint, der wär der Beste hier im Land. Ich geh auf die Bühne mit nem Testpick in der Hand, Bitch. Frag mich, wo mein Studio ist im Jugendzentrum. Ich spit up shit und Deutschlands Jugend denkt. Und du denkst, Savas ist der Falsche, vielleicht checkst du's wert. Savas ist der Einzige, der einen Lexus fährt. Ha, am eiskranke Punks, passt auf, ich raste aus. Rappe Texte wie Exe und mach aus Rappen Schlacht aus. Dass du dein Arsch verkaufst, war zu erahnen. Doch ich bleib auf der Straße und rauch schwarzen Afghan. Dieses Jahr ist Samar der heißeste Newcomer. Türken lieben diesen Nurture-Share, Muslim Baba. Es hat mal eben den Kometen gewonnen. Oh, er! Wir haben jetzt das Game übernommen. Dieses Jahr ist Samar der heißeste Newcomer. Türken lieben diesen Nurture-Share, Muslim Baba. Es hat mal eben den Kometen gewonnen. Oh, er! Wir haben jetzt das Game übernommen. Du stemmst keine Gewichte, du machst Aerobic. Oh, wir sind bald mehr in den Charts als Tomek. Ich spit, wie ich will, jeder Versus gibt. Du nimmst dich lächerlich wie ein Kind, das zum ersten Mal kippt. Ich geb kein Fick, guck, der Titel ist mein. Komm her, wenn du willst. Ich steck ihn tief in dich rein. Das ist kein Beef, das ist Kinderkacke, mein Freund. Du bist nicht Street, du hast nur zu oft die Schule versäumt. Wie könnt ich was Sickes schreiben ohne Hören im Kopf? Ich kenn deinen Namen nicht, du bist für mich nur irgendein Schmuck. Ich geb null Power und bin zehnmal nicer als du. Fuck Feuer, mein Flow ist heißer als Glut. Gib's ruhig zu, du bist nur ein Fan, der mich liebt. Ich fick dich vor laufender Kamera wie Pamela Lee. Optik Army, guck, bei uns ist jeder ein Star. Ich mach ein Album pro Monat, 12 Alben pro Jahr. Ha! Dieses Jahr ist Samar der heißeste Newcomer. Türken lieben diesen Nurture-Share, Muslim Baba. Es hat mal eben den Kometen gewonnen. Oh, er! Wir haben jetzt das Game übernommen. Dieses Jahr ist Samar der heißeste Newcomer. Türken lieben diesen Nurture-Share, Muslim Baba. Es hat mal eben den Kometen gewonnen. Oh, er! Wir haben jetzt das Game übernommen. Ich hab das Mic und zeig gleich dein Blut auf mein Shirt. Ich spalte dich, Bitch, wie Hip-Hop Deutschland mit einem Burn. Ich hab kein Turn auf euch Gucci T-Schmuck. Komm, ich verkauf dein Arsch im Duty-Free-Shop. Ihr Gucci Sleep-Hop. Ich kick euch mit meinen guten Reeboks wie Beatbox und deine Frau wie Beatbox. Überleg dir, welche Crew du supporten willst. Schau dir einmal an, was aus Butternidel geworden ist. Homie, schau dir an, wo wir sind. Ja, ihr küsst erst die Füße. Euch Cats schick ich mit diesem Track in die Wüste. Komm mit deinen Jungs, ich komm mit nem Schrotgewehr und überflute deinen hässlichen Arsch wie das Tote Meer. Salutiert und ruft OR, OR. Hört euch an, wir rappen alle aus Notwehr. Deppen, gefallen unsere Flows, der wir plätten. Euch alle gibt das Mozart. Seid nicht mal eine Show wert. Dieses Jahr ist Samar der heißeste Newcomer. Türken lieben diesen Nurture-Share, Muslim Baba. Es hat mal eben den Kometen gewonnen. Oh, er! Wir haben jetzt das Game übernommen. Dieses Jahr ist Samar der heißeste Newcomer. Türken lieben diesen Nurture-Share, Muslim Baba. Es hat mal eben den Kometen gewonnen. Oh, er! Wir haben jetzt das Game übernommen.